sehr gerne. Das macht ihm Spaß. Er macht den Kopf den ganzen Tag. Und plötzlich springt er in ein Grab. Der liegt der Leiche, sitzt tot. Ich will mir Glas und Faustbrot. Ich will mir Glas und Faustbrot. Ich will mir Glas und Faustbrot. Ich will mir Glas und Faustbrot. Ich will mir Glas und Faustbrot. Brot! Ich will mir Glas und Faustbrot. Ich will mir Glas und Faustbrot. Ich will mir Glas und Faustbrot. Er hoppelt das Gras, er hoppelt er gerne, das macht ihm Spaß. Er hoppelt und hoppelt den ganzen Tag. Und plötzlich hoppelt er in ein Grab. Dort liegt der Leiche, sie ist tot, ich schmier mir Gras und Bar. Ich schmier mir Hopplase auf Toast. Ich schmier mir Hopplase auf Toast. Ich schmier mir Hopplase auf Toast. Ich schmier mir Hopplase auf Toast. Toast! Ich schmier mir Hopplase auf Toast! Ich will mir Hopplase auf Toast! Ich will mir Hopplase auf Toast! Toast! Brot! Toast!